Fühl meinen Zorn. Es ist schon spät, ja so kurz vor Mitternacht. Ich hab erlegt, hab das Fleisch dir eingepackt, um es im Mondschein zu verspeisen. Keine Spuren von den Leichen und Mangel an Beweisen halten mich auf freiem Fuß. Ich bin ein Dämon, Dämon, grausam, was ich tu. Hau die Angst in deinen Schädel, um den Kopf zu zerspalten. Wer will mich noch aufhalten, wenn ich Chaos verbreite? Mit den Händen fühl ich durch die ganzen Eingeweide. Die Kadaver lass ich liegen, das alles für die Tiere. Ich hoffe, sie geben sich damit zufrieden, fressen, was gefressen werden muss. Die Herrschaft ist beendet, eure Zeit, sie ist vorbei. Für die Menschheit ist nun Schluss. Ich nehm die Leben dieser Menschen nur zum Spaß. Ausgewählt werden jene, die dem Dämon dienen als Fass. Ich nehm die Leben dieser Menschen im Akkord. Und wer nicht didaktil, ja der spürt meinen Zorn. Ich wähle aus nach einem Schema. Und dein sozialer Stand spielt dabei gar kein Thema. Ob arm oder reich, ob hart oder weich, das ist vollkommen egal. Ich schieb die Klinge von dem Stahl dir direkt durch deine Kehle. Los, gib mir deine Seele, wenn ich das Kommando gebe. Ich reiß die Körperteile ab mit unmenschlicher Kraft. Und der rote Lebenssaft spritzt den Lidern durch die Gegend. Keiner kann überleben, krieg von oben die Befehle, diese Menschheit auszurotten, ohne einen Funken Gnade. Menschen sind nicht in der Lage, das Erbarmen zu erhalten. Es ist dein Gott, dein Gott. Er hat sich abgewandt und nun legt er mir dein Leben, dein Leben in meine Hand, in meine Hand. Ich nehm die Leben dieser Menschen nur zum Spaß.